Man lernt wirklich die erstaunlichsten Dinge, wenn man mit Fremden spricht. Fatima nickte. Mein Lehrer sagt, dass es gut ist zu reisen, vor allem in weit entfernte Reiche, erzählte Paulus. Es gibt nämlich so viele Menschen, die noch nie etwas vom himmlischen Vater gehört haben. Mein Lehrer reist schon sein ganzes Leben lang. Und das möchte ich auch. Wenn alle Menschen vom himmlischen Vater hören und an ihn glauben, dann können wir uns alle auf dieselben Regeln einigen und in Frieden leben. Genau das Gleiche schwebt unserem Khan auch vor, sagte Kulan. Eine Geschichte für alle und ein Khan für alle. Also, ich bin ganz Ohr. Was kannst du uns über den himmlischen Vater erzählen? Nun, Paulus wurde ernst. Am Anfang erschuf er das Universum, mit allem drum und dran. Er schuf die Erde und die Sonne und den Mond, die Ozeane, die Regenwolken und die Vulkane. Und auch die Menschen, die Elefanten und die Spinnen, ergänzte Konstantinus. Der himmlische Vater liebt alles, was er erschaffen hat, jedes einzelne Ding und Wesen. Deshalb sollten alle Menschen seine Regeln befolgen, überall auf der Welt. Es ist also völlig egal, wo du lebst und welche Sprache du sprichst. Wie alle Geschöpfe wurdest du vom himmlischen Vater erschaffen und er liebt dich. Also musst du ihm gehorchen. Und welche Regeln hat er aufgestellt? Fragte Kulan. Du sollst niemanden töten, antwortete Paulus. Und auch nicht stehlen und lügen. Und du sollst den Armen und Kranken helfen, fügte Konstantinus hinzu. Klingt ziemlich vernünftig. Kulan nickte. Genau diese Regeln versuche ich auch zu befolgen. Scheint so, als wäre ich auch eine Christin. Moment, nicht so schnell, riefen Paulus und Konstantinus. Es gibt noch andere Regeln, die du einhalten musst. Zum Beispiel ist der Rock, den du trägst, viel zu kurz, sagte Konstantinus. Wir können ja deine Knie sehen. Der himmlische Vater mag es nicht, wenn Mädchen kurze Röcke tragen. Christen wie Paulus und Konstantinus zählten gerne die vielen Regeln auf, die der himmlische Vater ihnen gegeben hatte. Regeln darüber, was man anziehen und essen durfte, welche Spiele erlaubt waren und welche Feiertage man achten sollte. Es gab auch Vorschriften darüber, wer wem zu gehorchen hatte. »Die Jungen müssen den Alten gehorchen«, erklärte Paulus, »und die Frauen den Männern und alle zusammen den christlichen Priestern.« »Die christlichen Priester«, erläuterte Konstantinus, »stehen dem Vater im Himmel nämlich sehr nahe. Sie sprechen ständig mit ihm. Wenn du nicht tust, was sie sagen, ärgert sich der himmlische Vater und bestraft dich, zum Beispiel indem er einen Vulkan ausbrechen lässt oder eine schreckliche Seuche schickt, die die Menschen krank macht.« Wenn die Priester dich also auffordern, Geld für den Bau einer großen Kirche zu spenden, dann musst du das tun. Und wenn sie dir sagen, du sollst aufhören, ein anderes Königreich zu bekämpfen, dann musst du Frieden schließen. Und was passiert, fragte Kulan, wenn ich zwar niemanden töte und armen Menschen helfe, aber die anderen Regeln nicht befolge, wenn ich zum Beispiel einen kurzen Rock trage oder den Männern nicht gehorche? Dann wird sich der himmlische Vater wahnsinnig über dich ärgern und dich an einen schrecklichen Ort namens Hölle verbannen, erklärte Paulus. Die Regeln des himmlischen Vaters sind alle gleich wichtig. Du kannst dir nicht nur die rauspicken, die dir gefallen. Kulan verstummte und sah Eleanor an, die noch immer kein Wort gesagt hatte.